kommt mir vor, als flöge ich dem warmen Sturm entgegen. Meine Augen lügen nicht, wenn geschlossen zwar, durch Schmerz vom Sand, das Auge keine Ruhe findet. So mag es dennoch lügen, wenn ich in der Ferne Menschen sehe, Menschen sehe. Vielleicht ein neues Bild malt, mit fernab kaum zu erkennen. Sahen wir ein Feuer, das vielleicht ewig brennt. Sahen wir ein Feuer, das vielleicht ewig brennt. Wo wir eigentlich nie hin wollten. Goldene Säule.